Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22, in diesem Alter will man doch feiern. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Push, push, la, la, la, la, la, la, la, la.